Strauß voll Rosen bin ich gekommen. Hab drei Stufen auf einmal genommen. Die edelsten Motive trag ich im Herzen. Ich will mir deine Gunst doch nicht verschätzen. Alle Männer, die ich kenne, stehen bei dir schon lange. Bis du einen wie mich findest, das dauert lange. Die Treue habe ich zwar nicht erfunden, doch fühle ich mich durch sie an dich gebunden. Sei doch froh, dass ich dich mag, sag ich nicht nur so. Doch Ehrlichkeit kommt selten vor. Nicht jeder Mann ist ein Senior. Sei doch froh, einen wie mich kriegst du nirgendwo. Stell dir das nicht so einfach vor. Nicht jeder Mann ist ein Senior. Der Himmel hängt für mich nun voller Geigen. Das Leben wird für uns ein bunter Reigen. Ich will dich nicht überreden, nur überzeugen. Und wer das nicht versteht, soll lieber schweigen. Die Treue habe ich zwar nicht empfunden, doch fühle ich mich durch sie an dich gebunden. Sei doch froh, dass ich dich mag, sag ich nicht nur so. Doch Ehrlichkeit kommt selten vor. Nicht jeder Mann ist ein Senior. Sei doch froh, einen wie mich kriegst du nirgendwo. Stell dir das nicht so einfach vor. Nicht jeder Mann ist ein Senior. Sei doch froh, dass ich dich mag, sag ich nicht nur so. Doch Ehrlichkeit kommt selten vor. Nicht jeder Mann ist ein Senior. Sei doch froh, einen wie mich kriegst du nirgendwo. Stell dir das nicht.